Gott, ich möchte stille sein, still bis ins tiefste Herz hinein. Nicht sagen ja, nicht sagen nein, nicht wünschen groß, nicht wünschen klein. Nein, stille, stille, stille sein. Nein, stille, stille, stille sein. Ach Gott, sieh, ich will stille sein, still bei der Freude hellen Schein, still in des Kreuzes schwerster Pein, ob's Herze lacht, ob's Auge weint, tief drinnen will ich stille sein, ja, stille, stille, stille sein. Ach Gott, komm, hilf mir stille sein, still wie das Gold in Feuers Pein, still, dass du mich kannst machen rein, bis still dein Bild in mir erscheint. So hilf mir, Herr, dir stille sein, ja, stille, stille, stille sein. Gottlob, ich kann ja stille sein, in Gottes Willen ruhen fein. Er führt mich stille aus und ein, führt in den Himmel selbst hinein. Wohl mir, ich darf ja stille sein, ja, stille, stille, stille sein.